Irgendwie imponiert mir der Mann. Der spuckt der Staatsanwaltschaft ganz schön in die Suppe. Ach, mit solchen Pistolen kann jeder schießen. Aber jeder hat nicht solche Pistolen. Nun kommt es nur darauf an, ob ein Englein, nämlich Temborius, auf die Zündpfanne brunzt. Brunzt? Brunzt. Verstehe ich nicht. Brunzt. Pinkelt. Also. Brunzt, pinkelt. Auf die Zündpfanne pinkelt. Also. In irgendeiner Kirche hängt so eine Darstellung von Isaaks Opfer. Ja. Isaak ist auf den Holzstoß gebunden und Abraham steht vor ihm mit einer riesen Reiterpistole und will losdrücken. Aber oben auf einer Wolke steht das Englein und pisst, brunst auf die Zündpfanne. Und ein Spruchband geht um das Bild. O Abraham, dein Schießen war umsonst, dieweil das Englein auf die Zündpfanne brunst. O Streiterlein, dein Schießen war umsonst, dieweil Temborius auf die Zündpfanne brunst. Also Ihre Laune möchte ich haben. Der frisch gebackene Redakteur auf Probe, Max Tredup, hat sein Handwerkszeug zurechtgelegt, bereit, seiner Chronik eine neue Sternstunde zu verschaffen. Da und dort im Gerichtssaal gewahrt er die heutige Ausgabe mit seinen dicken Schlagzeilen. Es ist seine Ausgabe und eine wohlige Wärme durchströmt ihn. Ein unbekanntes Gefühl. Vor Beginn der heutigen Verhandlung hat mich Herr Bürgermeister Gareis gebeten, das Wort für eine persönliche Erklärung zu erteilen. Das Gericht hat keine Einwände. Bitte, Herr Gareis. Massig und böse schiebt sich Gareis auf das zurechtgezimmerte Podium. In der Hand die heutige Chronik und Tredup wird etwas mulmig. Ich habe mir das Wort zu einer persönlichen Erklärung erbeten. Ich danke Ihnen, Herr Präsident. In einer hiesigen Tageszeitung. Ich nenne sie beim Namen. In der Pommerschen Chronik für Altholm und Umgebung ist über die gestrige Verhandlung, speziell über meine Aussage, ein Bericht erschienen, gegen den ich aufs Schärfste protestiere. In seitenbreiten Überschriften heißt es da: sensationelle Wende im Bauernprozess. Bürgermeister Gareis verweigert die Aussage. Ich habe die Aussage nicht verweigert. Ich werde in dem fraglichen Punkt aussagen, gemäß den Anordnungen meiner Regierung. Aussageverweigerung ist also gelogen. Daraus folgt die zweite Lüge. Sensationelle Wende im Bauernprozess. Hier ist schärfster Protest geboten. Es liegt mir völlig fern, die anderen Herren von der Presse nur im Entferntesten da mit einzubeziehen. Ich weiß sehr wohl, korrekte Pressearbeit zu würdigen. Und auch im Interesse dieser Arbeit verlange ich Schutz gegen das unkontrollierte Geschmier eines Außenseiters. Ich danke Ihnen, Herr Präsident. Tredup fühlt viele Augenpaare auf sich gerichtet. Als gelte alles nicht ihm, kritzelt er Bürgermeister Gareis persönliche Erklärung und wünscht sich nur eins: Pause und dann weg von hier.